dando dir, was uns singe Kavalier, sehnsuchtsvollet Adilche. Ob ihr Tag als Stieb und Staat, wartet auf derselbe Platz, schmanten der Deschkels Jubilche. De Mutter lot so, und durch de Rollo, setz sie im Amphinter zum Truss. Adilche, Adilche, ich lebe stempelkühlt. Adilche, Adilche, wart af, hekütt, hekütt. Adilche, Adilche, du bist jetzt nächsten dran. Et tut vielleicht noch bitte da, dann hast du Dinge, Mann. Morgens mit das Ende nach, überhaupt der ganzen Tag, sind sie dat Ärmkind am Trüste. Selbst der Katz und Hund, loren voll Verwunderung, an it, als wenn sie te wüsste. Och, doch Papa, je, de Mäde, je schreit, de flöit und de singt jede Stund. Adilche, Adilche, ich löfe Stempelkütt. Adilche, Adilche, wart an, Hekütt, Hekütt. Adilche, Adilche, du bist jetzt nächsten dran. Et tut vielleicht noch Witz in Dach, dann hast du Dinge, Mann. Adilche, du bist jetzt nächsten dran. Et tut vielleicht noch Witz in da, dann hast du Dinge, Mann.